Im ersten Jahre Belsatzars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Darauf schrieb er den Traum nieder, die Hauptsache berichtend. Daniel hob an und erzählte, ich schaute des Nachts in meinem Traumgesichte, wie auf einmal die vier Winde des Himmels das große Meer aufsprudeln machten, und vier gewaltige, voneinander verschieden Tiere aus dem Meere heraufstiegen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute in einem fort hin, da wurden ihm die Flügel ausgerissen, dann wurde es vom Boden aufgerichtet und gleich einem Menschen aufrecht auf zwei Füße gestellt und ihm Menschenverstand gegeben. Darauf erschien ein anderes, zweites Tier, das glich einem Bären, nach der einen Seite war es aufgerichtet und hielt drei Rippen im Maule zwischen seinen Zähnen, und also wurde ihm befohlen, auf! Friss viel Fleisch! Darauf schaute ich hin, da erschien ein anderes Tier, das glich einem Panther und hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte das Tier, und ihm war Macht verliehen. Danach schaute ich in meinen Nachtgesichten, wie ein viertes fürchterliches, schreckliches und außerordentlich starkes Tier erschien. Das hatte gewaltige eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war von allen vorherigen Tieren verschieden und hatte 10 Hörner. Ich fasste die Hörner scharf ins Auge, da war zu sehen, wie ein anderes kleines Horn zwischen ihnen aufschoss und drei von den ersten Hörnern seinetwegen ausgerissen wurden, und fürwahr, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der hochfahrende Dinge redete. Ich schaute in einem fort, bis Thronsessel hingestellt wurden und ein Hochbetagter sich niederließ, sein Gewand war weißglänzend wie Schnee und sein Haupthaar wie reine Wolle, sein Thron bestand aus Feuerflammen und hatte Räder von flammendem Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich weit und breit von ihm aus, tausendmal Tausende bedienten ihn, und zehntausendmal Zehntausende standen zu seinen Diensten da. Das Gericht ließ sich nieder, und die Bücher wurden aufgeschlagen. Ich schaute in einem fort, da wurde wegen der lärmenden, hochfahrenden Worte, die das Horn redete, ich schaute in einem fort, bis das Tier getötet, sein Leichnam vernichtet und dem Feuer zur Verbrennung überliefert ward. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht entrissen und einem jeden von ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt, wie lange sie am Leben bleiben sollten. Ich schaute weiterhin in den Nachtgesichten, da kam einer, der einem Menschen glich, mit den Wolken des Himmels heran, gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Dem wurde nun Macht, Ehre und Herrschaft verliehen, alle Völker, Nationen und Zungen müssen ihm dienen, seine Macht soll eine ewige unvergängliche sein und sein Reich niemals zerstört werden. Ich, Daniel, wurde hierüber in große innere Betrübnis versetzt, und die Gesichte meines Hauptes machten mich bestürzt. Ich trat daher an einen von den dastehenden Dienern heran und bat ihn um sichere Auskunft über alle diese Dinge. Der antwortete mir und gab mir die folgende Deutung der Vorgänge, diese gewaltigen Tiere, die vier an der Zahl sind, bedeuten, vier Königreiche werden auf Erden erstehen, aber die Heiligen des Höchsten werden die Herrschaft erhalten und die Herrschaft auf immer und in alle Ewigkeit besitzen. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden und äußerst schrecklich war, das eiserne Zähne und eiserne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und, was übrig blieb, mit seinen Füßen zertrat, sowie über die 10 Hörner an seinem Kopf und über das andere, das aufschoss und desentwegen drei andere fielen, jenes Horn, das Augen hatte und einen Mund, welcher hochfahrende Dinge redete, und das viel größer aussah, als die anderen. Ich hatte auch gesehen, jenes Horn führte Krieg mit den Heiligen und überwältigte sie, schließlich aber kam der Hochbetagte, und den Heiligen des Höchsten. Wurde Recht verschafft, und die Zeit brach an, da die Heiligen die Herrschaft in Besitz nahmen. Seine Antwort lautete, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Reich, das von allen anderen Reichen verschieden ist, wird auf Erden entstehen und die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, es werden in diesem Reiche 10 Könige aufkommen, und nach ihnen wird noch ein anderer aufkommen, der wird von den früheren verschieden sein und drei Könige niederwerfen. Er wird freche Worte gegen den Höchsten reden und die Heiligen des Höchsten misshandeln, er wird meinen, Festzeiten und Gesetz ändern zu können, und sie werden auf eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit seiner Gewalt überliefert sein. Aber das Gericht wird sich niederlassen, und seine Macht wird ihm entrissen werden durch eine endgültige Zerstörung und Vernichtung. Dann wird die Herrschaft, Gewalt und Macht der Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen, sein Reich wird ein ewiges Reich sein, und ihm werden alle Mächte dienen und untertan sein. Damit geht der Bericht zu Ende. Ich, Daniel, war hierüber in meinen Gedanken sehr bestürzt und meine Gesichtsfarbe verwandelte sich, aber die Sache bewahrte ich in meinem Gedächtnis.